So, René, Band läuft. Bist du soweit? Ich hoffe, ich muss noch alles wieder auf die Bühne genießen. Ja, das wäre blöd. Wir brauchen eine Räuspertaste für Julia. Genau. Und jetzt viel Spaß mit euren Lieblingsmoderatoren René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe des blog.über.de Podcast, euer Podcast im Jahr 2009 und zwar die erste Ausgabe. Hallo. Hallo, ich bin der Stefan. Ja, und ich bin René. Und ich wünsche euch noch nachträglich alles Gute für das Jahr 2009. Ein gesundes neues Jahr. Richtig. Ein Kann man ja irgendwann gar nicht mehr hören, oder? Weil ja jeder... Hast du schon so viele Leute im neuen Jahr gesehen? Also mir haben es erst wenige gesagt. Ich habe noch nicht so große Kontakte gehabt in der Zeit. Ich war zwar arbeiten, aber ich war als einziger arbeiten. Ach so. Ja, nee, aber das Jahr ist ja gerade mal eine Woche alt. Genau. Und da dieser Podcast zeitlos ist, möglicherweise gibt es auch schon ein Jahr zurück. Genau. Ja, Stefan. René. Ich habe zu unserem letzten Podcast nachträglich noch Informationen bekommen. Oh. Und zwar, was die Tatra-Straßenbahn betrifft. Na, da bin ich ja jetzt gespannt. Mein Lieblingsthema. Ja, genau. Was hatten wir vermutet, wo die gebaut wird, die Tatra? Na, in Tschechien. In Tschechien und wo dort genau? Du hast gesagt, im Tatra-Gebirge, aber das ist, glaube ich, totaler... Ja, ist nicht der Fall. Also, in Prag oder so, ne? Genau, direkt in Prag. Ja, wäre auch komisch gewesen, vielleicht, wenn die Teile aus dem Gebirge erst in die Stadt transportiert werden müssen. Ja, die Info haben wir von Julias Oma bekommen, die immer genau zuhört und uns an ihrem Wissensschatz teilhaben lässt, das damit auch ihr auf dem richtigen Dampfer seid. Sehr gut. Ja. Dann gibt es irgendwas zu deinem Jahreswechsel zu sagen? Jetzt haben wir, springen wir ein bisschen hin und her. Aber zu meinem Jahreswechsel? Irgendwas Außergewöhnliches? Nein. Wie viel Geld hast du in Silvester-Knallkörper investiert? 0,0 Cent. Echt? Ja. Wir haben 6,99 €. Echt? Ich gebe doch kein Geld dafür. Also kann ich doch gleich einen Geldschein in der Hand nehmen und verbrennen. Aber wir haben mit jemandem zusammen gefeiert, der hat 100 € ausgegeben. Ja. Und wir standen 50 geschlagene Minuten draußen. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber wer gibt so viel Geld aus? Ich finde es auch ganz schön der viel. Muss doch, ich finde es auch ganz schön der viel. Muss doch zu ich meine, wir hatten für 100 € eine Stunde Unterhaltung. Ja. Aber... Nein, also ich hatte einen super Blick über die Stadt, wo ich war. Ja. Und... Ja. Du warst nicht in Berlin, kann man ja sagen. Richtig, du richtig. Hast nicht in Berlin gefallen. Und es war sehr gesittet und sehr reichlich, also hat mir sehr gefallen. War es denn auch so neblig wie hier? Na, bei einigen Knallern hat man ein bisschen Nebel gemerkt, aber ansonsten war es sehr klarer Himmel, echt? Frostig kalt und sehr schön. Also ich fand, hier in Berlin hat man gemerkt, dass so auf dem frühen Abend hin die Sicht schon echt eingeschränkter wurde. Nein, überhaupt nicht. Ja, wie ist das hier? Ja, hattet ihr hier so ein. Hattet ihr hier schon Schnee zu Silvester? Nee, noch nicht wirklich. Glaub, nee, das ging im Neujahr erst los. Und da habe ich auch meine Theorie. Weil ich habe mir ist aufgefallen, dass es im Neujahr immer kälter ist als den Tag zuvor. Echt? Also am 1. Januar ist es in meinem Gefühl nach in 90% der Fällen immer kälter als am 31.12. Und jetzt meine Theorie dazu. Ich vermute nämlich, dass die Knallerei den Himmel vernebelt. Ne? Ist ja so. Es wird, also Silvester ist das, dieses ganze Zeug, was man in den Himmel schießt, ne? Vernebelt den Himmel. Und dadurch kommt die Sonne nicht durch, kann die Erde nicht erwärmen. Und deswegen ist es am 1. Januar immer am kältesten. Ist nicht der Schlafmann. Klingt doch plausibel, oder? Ich finde, das klingt total plausibel. Absolut, René. Du hättest Physiker werden oder Meteorologe. Ja. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist. Ich werde es jetzt die nächsten Jahre mal abgleichen. Ja, mach das mal. Ja, und was ich auch beim Knallen lustig fand, wenn du eine Rakete steigen lassen, fiel dir mindestens ein anderer Stock auf den Kopf. Wurdest du gleich erschlagen. Ja, von den Raketenstöckern. Ja doch, fand ich schon. Also da war einiges, was dann natürlich auch vom Himmel kommt. Es regnete Holzstäbchen. Diesmal war noch wenig Knaller, muss ich sagen. Also mehr, also diese 100 €, die ich dort miterlebt habe. Waren die denn 100 € wert? Ich denke, für 100 € kann man auch viele andere schicke Sachen machen. Ja. Ja, auf jeden Fall war es halt hauptsächlich Batterien und Raketen. Mhm. Ich habe sehr schöne Fotos gemacht mit der neuen Kamera. Du hast eine neue Kamera? Ja, eine neue Kamera. Du ja auch. Ich hatte mir ja schon vor Weihnachten eine neue Kamera zugelegt, weil meine ja mittlerweile 5 oder 6 Jahre alt war. Ja, ist doch kein Alter für eine Kamera. Also ich finde, das ist heutzutage... Die Entwicklung geht zu schnell, meinst du? Ziemliches 5 oder 6 Jahre. Ja. Wie alt ist dein... Du hattest vorher gar keine Digitalkamera gehabt? Nicht wirklich, nein. Ja. Nee, also ich finde das schon sehr lange, wenn ich mich mit anderen vergleiche und sehe, wie oft die zwischendurch sich eine neue Kamera holen. Hm. War eine Konica, die ich davor hatte. Und also super. Muss ich sagen, sehr zufrieden. Und der Sprung jetzt zu der neuen, eine Sony-Kamera. Ist schon enorm. Ja, wir können den Namen ja, denke ich, ruhig sagen, wir kriegen kein Geld dafür. Noch nicht, wir müssen den Podcast erst an Sony schicken. Ja. Ja, nee, also die, wirklich enorm, das ist wie beim Autokaufen, ne? Das haben wir auch festgestellt, als wir vom Auto umgestiegen sind, was man ja auch so 10 Jahre bestimmt hat oder länger, dann hat man auch Neuerungen im Auto auf einmal, wo man sagt, wow, und das ist halt bei der Sony-Kamera auch der Fall. Mhm. Die Gesichtserkennung zum Beispiel. Ja, aber die habe ich auch auf anderen Kameras schon gesehen. Ja, war ich aber sehr erstaunt, dass sowas möglich ist. Also im Prinzip ist es sicherlich kein Problem, ein Bild auszuwerten. Und so ein Gesicht hat ja immer ein Schema. Ne? Zwei Löcher nebeneinander, dann ein bisschen tiefer, zwei kleinere Löcher und dann ein großes Loch im unteren Bereich. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Genau. Genau. Und was ja dann noch sehr interessant ist? Mit weißen Zähnen drin. Genau, die weißen Zähne spielen auch eine wichtige Rolle für ein Feature, was die Kamera hat, ne? Lächelfunktion. Ja. Ja. Wir, also ich und Julia standen im Kaufhaus und haben dort ein junges Pärchen gesehen, die hatten sich halt auch eine Kamera angeguckt und da meinte er so zu ihr, ja du, die Kamera, die löst aus, wenn du lächelst. Und Julia und ich, wir haben uns insgeheim ins Fäustchen gelacht, weil wir dachten, der veräppelt seine Freundin. Mhm. Und als wir dann die neue Kamera in den Händen hielten, war es wirklich so. Muss man feststellen, dass das Tatsache so ist. Und das funktioniert auch, ne? Da lachen alle auf die Fotos. Ja, bei Kindern haben wir es probiert. Klappt wunderbar. Also ich finde es total erstaunlich. Total erstaunlich. Ja, findest, da hast du eine Funktion, die du noch total innovativ findest? Innovativ? Naja, jetzt nicht wirklich. Auf jeden Fall hat sie mir sehr hilfreich gedient in meinem Urlaub. Hat schöne Fotos gemacht. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ein schönes neues Spielzeug. Ich finde auch cool, 1 Zentimeter Auto. Achso, diese Makroaufnahme. Ja, ja, okay, also das, das stimmt. Das ist natürlich Wahnsinn. Auch ich habe es getestet im Geschäft und wollte mal gucken, wie nah man rankommt. Und als ich dann mit der Linse an dem Preisschild dran klebte, was ich halt testweise fotografiert habe, dachte ich, okay, die Kamera macht einen geeigneten Eindruck auf mich. Ja. Ja. Ja, vor allem ist ja auch schön schmal und flach. Und das stimmt. Das macht schon was aus. Und 10 Megapixel hat es, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Wahnsinn, finde ich. Also aber ich denke mal, die meisten Funktionen, die die Kamera hat, die muss man erstmal studieren. Ja. Sie hat ja tausende Programme. Sie hat ein Lebensmittelprogramm. Ich habe das auch mal getestet. Ach so, echt? Ja, sie hat ein Lebensmittelprogramm. Aha. Ein Silvesterprogramm ist drin, das fand ich sehr cool. Da, jetzt ist es zu spät. Ach so, was? Hätte ich das gewusst, dass du... Also ich habe echt wunderschöne Fotos gemacht, die zeige ich dir nachher mal. Die Kamera belichtet dann halt länger und man muss sehr, sehr still halt mit Stativ. Hast du aber geniale Aufgaben. Ich habe also ich Silvester, aus der Hand gemacht und war sehr zufrieden. Ein paar gute Fotos habe ich schon hingekriegt mit Raketen drauf, aber es ist wirklich schwierig. Wenn du da Knaller aufsteigen siehst, so schnell kannst du ja gar nicht da auslösen. Wo ich sehr erstaunt bin, also die Kamera hat auch 16:9, ne? Und da ist es eine ziemliche Umstellung, wenn du Hochkantfotos machst. Weil du hast dann einen langen Streifen. Ach so, ja, okay. 16:9 Hochkant sieht schon sehr, sehr komisch aus. Ja, man sollte man immer ein Format nehmen. Du. Ja, das hat mich total begeistert. So, das war mein Jahresabschlussgeschenk für mich quasi. Für dich, nicht für euch? Nicht für mich. Ach so. Das war meine, das hab, die habe ich mir von meinem Taschengeld geholt. Okay. Und für dich war es ein Weihnachtsgeschenk, ne? Ja, naja. Ich meine, man kann sie ja immer mal gebrauchen. Würde sie jetzt sicherlich nicht immer im Einsatz haben, aber für gute Fotos auf jeden Fall die richtige Wahl. Ja, wie liegen wir denn eigentlich in der Zeit? Weil ich habe im Januar. Ich meine jetzt so ein Podcast-technisch. Ach so, wir liegen gut in der Zeit. Bestimmt warten einige jetzt auf was. Wollen wir das Gewinnspiel lieber nach der Pause machen und dann würde ich jetzt noch ein kleines Gadget vorstellen? Wir machen das wie im Fernsehen. Wir greifen jetzt in den Lostopf und spielen dann Musik. Nee, wir machen das dann. Wir haben jetzt quasi einen Cliffhanger, aber den brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir machen jetzt noch keine Musik vorher. Würde ich sagen, stelle ich mal noch ein Musikinstrument vor. Ja, habe ich schon gesehen hier. Du hast hier dein neues Studio aufgebaut. Ja, im letzten Podcast haben wir bereits ein Stylophon vorgestellt. Ja. Damit hing ja auch das Gewinnspiel zusammen. Und diesmal habe ich ein anderes Spielzeug. Und zwar... Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Man hat schon gehört, glaube ich, gerade eben. Es ist ein Schlagzeug... Aber jetzt macht sich René hier so ein Sensor an Fuß. Und zwar hat man zwei aus Plastik bestehende Schlagzeugsticks oder sogenannte Drumsticks. Und da sind zwei Kabel dran und die gehen in einen kleinen Kasten, den man sich an der Hose festmachen kann. Und von dem Kasten aus geht noch ein Kabel, oder besser gesagt zwei, ich habe jetzt nur eins angeschlossen, weg, die man sich an den Füßen befestigt. Die Bassdrum. Die klopft. Ne? Ich lege das mal weiter hier rüber, dann hört man vielleicht auch besser. Genau. Und mit den zwei Sticks kann man dann auch halt Geräusche fabrizieren. Ne, das ist ein sogenanntes Hi-Hat. Jetzt mit der rechten Hand? Das mit der rechten Hand, wenn ich in den oberen Bereich schlage, wenn ich mit der rechten Hand nach unten schlage, habe ich einen Tom. Das ist ein Low-Tom. Und dann habe ich einen High-Tom, ein höheres, mit der linken Hand. Ne? Das tiefe nochmal. Oh. Und da hat man schon gehört, ein Crashbecken auf der linken Seite nach außen geschlagen und auf der rechten Seite nach außen geschlagen, dann ist nochmal ein kleineres Becken. Und die Snare Drum, auch im Deutschen Schnartrommel genannt. So. Und dann kann man schon Schlagzeug spielen. Ja, und das werde ich jetzt mal versuchen. Ich habe diesmal besser geübt. Genau, so wird es gehen. Toll. Ja? Ja, also es macht echt total viel Spaß. Und das ist der erste Schritt, so richtig ein Schlagzeug. Genau, wenn ihr einen Schlagzeuger sucht. René ist dabei. Und sagt mir Bescheid, ruft mich an oder schickt uns eine Mail. Ja. Auch wenn ihr andere Sachen habt, könnt ihr ebenfalls schreiben oder durchrufen. Stefan sagt nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Soll ich die mal ansagen? Genau, und ich werde mal noch im Hintergrund ein bisschen trommeln, ja, damit das rhythmischer, du kannst es ja sehr rhythmischer versuchen zu sagen. Zu deinem Rhythmus. Ruft uns an. Ich weiß ja nicht, ja genau. So ein neues Live-Niveau. Schreibt uns. Genau. An blog@juba.de. Sehr schön. Oder nutzt das Kontaktformular. Ja, Stefan, du brauchst jetzt nur die passende Kappe dazu, dann kommt das echt sehr authentisch rüber. Und die Hände so überkreuzt. Die, genau, und Goldkette besorgen wir dir. Ja. Gib mal deine Goldkette. Ja. Ja. Also wie gesagt, eine E-Mail an blog@juba.de. Schreibt ihr, beziehungsweise nutzt das Kontaktformular oder die Kommentarfunktion. Oder, wie René schon meinte, ruft uns an auf unserer Mailbox unter 030 202 36803. Dann könnt ihr uns direkt eine Hörprobe geben, wenn ihr irgendein Instrument spielt zum Beispiel. Genau. Und dann machen wir vielleicht mal was zusammen. Ich wollte nur noch zeigen, man kann auch andere Schlagzeuge reinmachen. Jetzt habe ich mal hier zum Beispiel so ein mehr elektronisches. Ach, kann man die Art noch verändern sozusagen? Genau, oder man kann Töpfe und Pfannen würden zum Beispiel auch gehen. Das würde sich dann so anhören. Ne? Und Holzinstrumente, genau, also Holz und Holzschlagzeug würde auch gehen. Ja, das ich werde das teilen. Jetzt musst du nur noch den Preis sagen. 30 Euro. 30 Euro? Ja. Mehr nicht? Nee. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber schwer erhältlich in Deutschland. Ja. Ich habe es bei Weltbild geholt. Auch von Weltbild werden wir leider noch nicht bezahlt. Und ich habe es jetzt gesehen in anderen Shops für 39 Euro. Mhm. Aber ist ja, Preis hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, es gibt davon auch eine Gitarre. Einfach mal, wer sich das mal angucken möchte, bevor wir den Beitrag dazu im Blog haben, einfach mal bei YouTube suchen nach Airdrum. Und Luft. Zwar von V-Beat, ne? Also V-Beat, Airdrum. Und da sieht man dann auch, es gibt eine Gitarre von denen, aber ist nicht so mein Ding. Okay. Ja. Wir hören im Hintergrund schon ein bisschen Musik, das heißt, wir gehen jetzt in unsere Werbepause. Aha, danach geht's los. Der Song heißt... Den hast du dir auch geschrieben. Genau, und zwar unter music.mevio.com haben wir den gefunden. Der ist von Jordi Heat und heißt Smells Like Snow. Passt ja. Dann alles Gute. Wir werden uns jetzt in unserer Pause ein bisschen vergnügen, machen eine kleine Hofpause draus und wir hören uns gleich wieder. Genau, wir vergnügen uns jetzt. It smells like snow. A gentle fall of crystal feet. It smells like snow. Silent clouds preconception. Slowly sifts, accumulates and drifts at the foundation. So, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns vergnügt. Ja. Ich aber K.O. rennen. Okay. Die Glücksfee ist noch nicht da. Die Glücksfee ist noch nicht da. Dann kannst du ja kurz, ich weiß jetzt nicht, ob das berichtenswert ist. Du hattest mir nochmal, du hast mich auf eine Polizeimeldung hingewiesen. Ich dich? Gib mir mal ein Stichwort. Ich konnte Anhänger. Damit nichts sagen. Ah, das ist ja schon uralt. Ach so, ne, ist es nicht berichtenswert? Nein, definitiv okay, nicht. Okay, alles klar. Nein, nein. Ah, dann habe ich vielleicht noch was zum Füllen. Ja. Und zwar, ich habe heute meine, ich habe Schnürsenkel heute gewaschen und als ich die in den Schuh... Du wäschst deine Schnürsenkel? Ja, wenn die, damit die wieder weiß sind. Was? Ja, wie sehen denn weiße Tonschuhe mit grauen Schnürsenkeln aus? Ja, also ich habe die Schnürsenkel gewaschen und habe sie wieder eingefädelt und habe ich so überlegt... Ach, du siehst so Blödsinn, warum denke ich nicht drüber nach? Ich habe so überlegt, wenn man Schuhe kauft, sind ja die Schnürsenkel manchmal schon drin, ob ja. die das im Werk machen, aber ist ja Blödsinn. Man muss ja die Schnürsenkel selber reinfädeln. Ja, dann ist es egal. Da hatte ich einen kleinen Hänger. Ja. Einen geistigen. War heute früh. Der Silvesterpunsch. Ich dachte, wie, haben die da Arbeitskräfte, die dann hinsetzen, die in alle Schuhe, die verkaufen, die Schnürsenkel reinknüppeln? Ja. Aber das muss man ja noch immer selber machen heutzutage. So kenne ich es auch. Ja. Ja, stimmt. Nee, ist richtig. Hm. Liegen die mal lose mit drin? Na klar, und wenn die wahrscheinlich schon jemand anprobiert hat, werden sie wohl schon eingefädelt sein. Ja. So, und da ist unsere Glücksfee. Genau. Sehr gut, du kommst zur richtigen Zeit. Was wolltest du machen? Finger in die Nase stecken oder was hast du für ein Zeichen? Nase putzen. Julia hat es ein bisschen erwischt, also nicht wundern, wenn ihre Stimme heute etwas erotischer klingt als sonst. So, und zwar... hatten wir ein tolles Gewinnspiel. Ja, im letzten Podcast habe ich auf dem Stylophon eine Melodie einer Fernsehserie gespielt. Die super leicht zu erraten war. Einige haben es nur durch den Hinweis auf der Webseite www.amexio.de herausgefunden. Und durch unsere Hilfe natürlich. Und wir hatten eine Menge Neujahrsgrüße verbunden mit den Lösungsvorschlägen, das ist falsch, mit den zugesandten Lösungen. Ja. Dafür möchten wir uns nochmal bedanken, möchten wir auch an euch weiterreichen. Also die Teilnehmer des Gewinnspiels wünschen euch in Mehrzahl ein schönes, gesundes neues Jahr. Genau. Und auch... Julia noch herzlichen Glückwunsch nachträglich, hat auch noch eine gesagt. Achso, ja. Stimmt, zum Geburtstag. Ja, stimmt, ja. Das war, ich glaube, das war sogar die erste Einsendung. Ja. Der hatte den Podcast gehört und hat dann gleich gratuliert. Hast du den Namen im Kopf? Nee. Ich weiß es nicht. Haben wir leider jetzt nicht vor uns. Ist ja auch egal, derjenige weiß ja schon Bescheid und dafür nochmal danke. Und es waren auch kritische Stimmen bei, ja. Die meine Spielkünste... Mit Recht, aber da gehe ich mal von aus, dass diese Person... den Podcast nicht zu Ende gehört hat, weil du hast es ja am Ende noch super hingekriegt. Ja gut, aber wahrscheinlich hätte ein Profi das gleich auf Anhieb hinbekommen. Also du willst dich als Profi darstellen? Nein, eben nicht. Okay. In der Liga, bei den Profis... In der Liga spielst du nicht. Spiel ich noch nicht. Okay, es kommt noch. Gut, jetzt würde ich sagen... Lange Rede, kurzer Sinn. Julia, ich habe den Zettel mit meinem Namen. Wir haben die Namen alle auf Zettel geschrieben, geknüllt und in den Topf geworfen. Ich glaube, wir haben ein Foto sogar... Ja, vor der Sendung noch gemacht. Ja. Und das werdet ihr auch in dem entsprechenden Beitrag finden. Der Zettel mit dem, der blaue Zettel, da steht mein Name drauf. Ja, den bitte bei dem 20-Euro-Gutschein. Genau, also nochmal zur Erklärung. Ja. Wir ziehen jetzt zwei Gewinner. Wir haben nämlich zwei Gutscheine. 20-Euro-Gutschein und einen 10-Euro-Gutschein für Amazon. Genau, von Marco von www.amexio.de. Dafür möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, Julia kann es gar nicht erwarten. In den Topf. Halt, warte mal, was losen wir uns erst aus? Den 10- oder den 20-Euro-Gutschein? Machen wir erst den 10-Euro-Gutschein? Müsstest du ja. Machen wir den 10-Euro-Gutschein. Okay, also. Julia, wenn du meinen Namen ziehst, dann heiraten wir nächstes Jahr. Wegen 10 Euro. Für 10 Euro? So, komm, greif rein. Geld ist doch nicht an. 10 Euro für. Julia hat einen kleinen Zettel. Liest und du den jetzt Namen bin ich gespannt. Ja, wenn ich den entfaltet habe, wie René den so schön zusammengeknüllt hat. Ja, habe ich extra gemacht, damit man den Namen von außen nicht sieht. Und, genau. Und so, und der Gewinner ist Andreas. Okay. Andreas. 10 Euro gehen an Andreas. Ja. Wenn jetzt mehrere Andreas mitgemacht haben, geduldet euch noch ein bisschen, ihr kriegt eine Mail von uns. Also der Andreas, der gewonnen hat, bekommt eine Mail von uns. Es war nur ein Andreas, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, gut. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. 10 Euro Gutschein geht an dich. Genau. Zweiter Preis, ja. Und jetzt ziehen wir den... Hat er denn die Lösung richtig gehabt? Ja, wie hieß denn die Lösung? Die Lösung war Dallas. Genau. Und es gab... Oder nee, Dallas. Dallas. Deswegen unser Tipp auch, ne? Karl Dall. Und? Und die Spielkarte. Ass. Ja. Ja. Oder auch texanischer. Und jetzt werden einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen, die immer noch gerätselt haben, wie die Lösung sein sollte. Ihr braucht doch nicht mehr schreiben. Also der Gewinner ist heute schon fest. Andreas. Ja. So, einmal 10 Euro Gutschein für Andreas. Machen wir es eigentlich schon so richtig neu live-mäßig? Julia zieht den 2. Nee, das können wir gar nicht. Nee? So. Und jetzt kommt der Hauptgewinner. 20 Euro. 20 Euro Amazon-Gutschein für... an Ulrike. Ulrike, herzlichen Glückwunsch. Ulrike, na, was ist jetzt mit unseren Preisen? Julia hat daneben gegriffen. Ah. Ich bin farbenblind. Ach, du bist farbenblind, okay. Ja, okay, also wunderbar. Wir haben 2 Gewinner, Ulrike und Andreas, ihr bekommt eine Mail von uns. Ja. Und den Zug, den Gutschein, wie gesagt, gibt es... Die Modalitäten klären wir dann. Auf den... Die Modalitäten. Nein, also ihr kriegt den E-Mail zugesandt, den genau. Zug Gutschein. Ich schreibe mir das mal hier drauf, auf den Zettel, Ulrike 20 und Andreas 10. Gut, wunderbar. Haben wir das auch geklärt? Haben wir eine gute... Jetzt machen die anderen Zettel auf. Ja. Nein, leider. Ich glaube, wir werden sowas nochmal machen. Also ich finde, so auch als Dankeschön an unsere Zuhörer kann man sowas ruhig mal öfter machen. Ja. Vielen Dank für eure Teilnahme. Ja. Und ja, immer mal reinhören, kommt bestimmt mal wieder. Genau. Und wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt, dann wie gesagt... Nicht traurig sein. Versucht wie ich auch beim nächsten Mal nochmal euer Glück. Genau. Ja. Stefan, hast du noch irgendwas auf der Themenliste? Ich habe ehrlich gesagt keine Themen auf meiner Themenliste, weil ich ja erst gestern Abend aus meinem Urlaub zurückkam. Du bist gestern Abend erst gekommen. Ja. Ich hätte mir überlegt, ob ich dich abhole und wir dann dort den Podcast aufzeichnen. Hättest du machen können. Hatte viel Zeit. Ja, nee, ich leider nicht. Ich war sportlich beschäftigt. Du bist sportlich. Ach so. Wenn du so Richtung Fernseher. Ja, genau. Und das werden wir nämlich jetzt auch gleich noch machen. Meinst du? Natürlich. Oh Gott, so unsportlich wie ich bin. Hast du Sportzeug mit? Nee. Wir reden von der Wii. Ach so. Von wie? Was? Ja, genau. Ja, nee, dann würde ich sagen, ich denke, wir sind auch bei 20 Minuten locker angekommen. Mindestens, ja. Ja, und damit ihr so langsam wieder in den Podcast reinkommt nach dem Jahreswechsel. Nach Weihnachtsbraten. Wollen wir euch nicht gleich mit 40 Minuten erschlagen. Da belassen wir es jetzt, glaube ich, bei den 20, 30 Minuten, die wir jetzt haben. Wir schauen mal. Ja. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ganz regulär. Zum 2. Podcast in 2009. Genau. Folge 66. Das wird Folge... Oh, das wird ja eine teuflische... Mit 66 geht es doch erst los. Und siehst du, klingelt doch gleich das Telefon. Ja, das ist für uns das Endezeichen. Ja, mein Anruf in der Leitung. Leider kommt schon die ersten Amazon-Gutscheine schon weg. Es tut uns leid. Gut. Leider zu spät. Alles klar. Ich glaube, es ist für dich, René. Ja. Ja. Dann möchte ich ganz unauffällig mal René seine Schwester grüßen. Ja, genau, die nämlich gerade am Telefon ist. Genau. Ja, dann okay. Bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Kommt gut ins neue Jahr. Macht's gut. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Kannst du mir das obligatorische Foto dann noch machen? Bitte oh, ohne, noch. Dass meine Hose drauf ist, weil ich gar keine anhabe. Deine zu Hause drin. Und dass der Topf also, du drauf ist. Ja. Deine Hose sieht man. Ja gut, die Hose... Man muss aussehen, wenn sie nicht drauf sind. Mach mal noch eins. Mach mal deinen Arm, du siehst ganz aus, als wenn du 20 Kilo zugenommen hast über Weihnachten. Warum? Weil dein Arm irgendwie ganz komisch ist. Der Arm hat 20 Kilo zugenommen, seit wir die Wii haben. Das ist besser, das ist. Aber ich muss... Ja, du musst ziehen. Du greifst du rein, John. Jetzt sieht Stefans Arm aus, als wenn er 20 Kilo zugenommen hat. Ihm tut das aber auch gut. Habe ich die Augen zu? Der Blitz ist ja, immer so da. Ja, beide die Augen zu gehabt. Irgendwie so ein Schlafzimmerblick habt ihr beide ja. Ja, das ist noch früh am Morgen. Jetzt hat Stefan wieder einen doofen Blick. Mach mal, du machst so... Ja, könnt ihr mal gucken, ob der was dabei ist. Mir schläft gleich der Blick ein. Ja, so sieht's auch aus. Mach mal bitte noch eins von oben, weil das war... Also von weiter oben, das war ganz gut. Und diesmal... Drück mal erst ab, wenn ich ordentlich gucke. Die Aufzeichnung der heutigen Sendung hat schon mal fast 3 Stunden gedauert. Nur wegen den Fotos. So, wir müssen das leider nochmal machen. Das Lachen war irgendwie so super. So, da können wir nochmal einen Podcast drauf machen. Ein Podcast entsteht. Bilder-Podcast. Ist das jetzt okay? Das ist sehr, sehr schön. Zeig mal. Man könnte meinen, dass es beim ersten Mal abdrücken entsteht. Ja, naja, weil wir ja Profis sind. Schnappschuss. Das ist Wahnsinn. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.